Essen ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Hey, hey, ho, hey, hey, ho. Ohne Bier und ohne Gin macht das Leben keinen Sinn. Hey, hey, hey, hey, ho. Ohne Eis und ohne Sahne, ohne Pflaume und Banane, ohne Rock und ohne Rot, ohne leer und ohne voll, ohne Wodka, ohne Wein. Nein, das lass ich lieber sein. Ohne Milch und ohne Käse, ohne Ketchup, Mayonnaise. Ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Hey, hey, hey, ho, hey, hey, ho. Ohne Bier und ohne Gin macht das Leben keinen Sinn. Hey, hey, hey, hey, ho. Ohne Sex und ohne Liebe, ohne irgendwelche Triebe macht das Leben keinen Spaß. Wir geben lieber Gas. Ohne Küsse, ohne Tanzen, ohne alles so im Ganzen macht das Leben keinen Spaß. Wir geben lieber Gas. Ohne Hip und ohne Hop, ohne Flip und ohne Flop, ohne Dünn und ohne Dick, ohne Chips und ohne Dip, ohne Luft und ohne Gase, ohne Pusteblume blasen, ohne Kohle, ohne Moos, ohne nichts und ohne Los. Ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Hey, hey, ho, hey, hey, ho. Ohne Bier und ohne Gin macht das Leben keinen Sinn. Hey, hey, hey, hey, ho. Ohne Sex und ohne Liebe, ohne irgendwelche Triebe macht das Leben keinen Spaß. Wir geben lieber Gas. Ohne Küsse, ohne Tanzen, ohne alles so im Ganzen macht das Leben keinen Spaß. Wir geben lieber Gas. Ohne Jung und ohne Alt, ohne Wiener, ohne Wald, ohne Steck und ohne Dose, ohne Hemd und ohne Hose, ohne Gummi, ohne Ball, ohne Lull und ohne Lall, ohne Ruck und ohne Sack, ohne Zick und ohne Zack. Ohne Wurst und ohne Speck